Auf Wünsche und Reklamationen reagieren. A11b. Hören Sie und ordnen Sie die Aussagen den Bildern zu. Entschuldigen Sie bitte. Der Wein ist sauer und schmeckt nach Korken. Hören Sie, das Bier ist zu warm. Hallo, hier fehlt ein Messer. Hätten Sie auch Feuer? Wann bringen Sie endlich das Brot? Das Fleisch ist nicht essbar. Es ist zäh und verbrannt. Das kann ich nicht akzeptieren. Wo bleibt denn die Butter? Würden Sie bitte das Glas austauschen? Es ist schmutzig. Ich möchte das zurückgehen lassen. Die Suppe ist völlig versalzen. Hier zieht es. Könnten wir einen anderen Tisch bekommen? Würden Sie bitte eine andere Serviette bringen? Haben Sie die Flasche Wasser vergessen? Ich glaube, der Fisch ist nicht gar. Könnten Sie bitte eine andere Gabel bringen? A12a. Lesen Sie und hören Sie A11b noch einmal. Wie sprechen die Gäste? Höflich, freundlich oder unhöflich, ärgerlich?